Die Zusammenfassung war das von Ulrich Pick und am Telefon begrüße ich jetzt Professor Michael Broska. Er leitet das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Guten Tag. Guten Tag. Ahmadinejad scheint wiedergewählt. War es insofern eine Schicksalswahl, dass die Chancen auf eine atomwaffenfreie Welt jetzt wieder sinken? Das ist jedenfalls so, dass mit der Wahl, die ja wahrscheinlich ist, von Ahmadinejad, die Verhandlungen mit dem Iran schwierig bleiben werden. Die Hoffnung, die vielleicht manche hatten, dass durch die Abwahl von Ahmadinejad nun es leichter würde, mit dem Iran zu verhandeln, die sind natürlich jetzt weg. Es wird auch komplizierter werden im Verhältnis zwischen Iran und Israel. Die israelische Regierung, die ja mit dem Kurs, den der Westen jetzt fährt, nämlich zu sagen, der Iran darf zivile Nutzung der Atomenergie vorantreiben, nicht zufrieden ist. Die israelische Regierung wird jetzt natürlich sich neu bestimmen und möglicherweise zu einer Verschärfung des Konflikts drängen. Welche Reaktion empfehlen Sie den USA? Die USA haben ja im Vorfeld im Grunde genommen schon sehr vorsichtig gehandelt und sind anders, als viele der Regierung Obama geraten haben, nicht davon ausgegangen, dass Herr Ahmadinejad abgewählt wird, sondern haben auch Ahmadinejad-Verhandlungen angeboten. Und insofern hat die amerikanische Regierung jetzt, muss man im Nachhinein sagen, klug gehandelt. Sie hat also nicht Ahmadinejad versucht, aus dem Prozess herauszudrängen, sondern ihn einzubeziehen. Und insofern werden die Amerikaner jetzt, glaube ich, bei Ahmadinejad einigermaßen gute Karten haben. Das wird nichts daran ändern, dass er hart in seinen Positionen bleibt, aber das Verhältnis zwischen Ahmadinejad und den Vertretern der US-Regierung ist ganz gut. Er hat ja auch im Wahlkampf immer wieder betont, dass es ja ein Erfolg seiner Linie sei, dass die Amerikaner mit ihm verhandeln wollen. Und insofern muss er jetzt natürlich auch gegenüber den Wählern zeigen, dass das nicht nur eine Wahlkampftaktik von ihm aus war, dass er mit den Amerikanern verhandeln will, sondern dass er tatsächlich verhandeln will. Er hat jetzt angekündigt, seine Vision eines Weltfriedens zu präsentieren, damit neu in die Offensive zu gehen. Was wird das für eine Vision sein? Ja, Ahmadinejad hat ja schon in der Vergangenheit gelegentlich mal solche Visionen angedeutet. Er hat Briefe geschrieben an den früheren US-Präsidenten Bush. Er hat Briefe geschrieben auch an unsere Kanzlerin, wo er eben eine Welt, die auf wirklich ja auch allgemein akzeptierten Grundlagen beruht, ausmalt, wo allen Menschen es gut geht, wo es keine Mächte gibt, die andere unterdrücken. Allerdings steckt doch dahinter so ein bisschen ein Denken, was mit den augenblicklichen politischen Verhältnissen wenig zu tun hat und vor allen Dingen ablenkt auch von den tatsächlichen Problemen, die zwischen vor allem den westlichen Staaten und dem Iran bestehen. Also von Nuklearprogrammen oder von Atomwaffen wird in dieser Vision wahrscheinlich wenig drin sein, außer dass auch Ahmadinejad sagt, wir sind für eine Welt ohne Atomwaffen, aber wir sehen, dass vor allen Dingen die Amerikaner und die Israelis diejenigen sind, die als Erste ihre Atomwaffen abschaffen müssten. Wie kann sich der Westen jetzt am besten arrangieren mit 4 weiteren Jahren Ahmadinejad? Der Westen und vor allen Dingen natürlich die US-Regierung haben in der Vergangenheit immer versucht auszusitzen, bis es zu einer Veränderung im Iran kommt. Ich glaube, das ist jetzt endgültig nicht mehr machbar. Man muss sich den Realitäten stellen. Der Iran verfolgt, und das ist auch akzeptiert, wäre auch unter Mousavi nicht anders gewesen, bei einer breiten Front von iranischen Politikern. Der Iran will ein eigenes ziviles Atomprogramm, einschließlich der Urananreicherung. Der Iran behauptet, auch Ahmadinejad, dass man kein militärisches Programm will. Und ich glaube, das ist die Grundlage, auf der man jetzt mit dem Iran verhandeln muss. Das ist schon angedeutet worden, dass es auch durchaus akzeptabel ist. Also akzeptieren der Urananreicherung, aber Verpflichtung des Irans auf umfassende internationale Kontrollen dieses zivilen Programms. Und damit natürlich eine nicht ungefährliche Situation, denn ein Ausbrechen aus einem zivilen Programm ist relativ leicht möglich. Und die große Frage ist, ob die israelische Regierung diese Position auch mitträgt oder ob sie möglicherweise dann auch ohne Unterstützung von den Amerikanern versucht, eigenständig etwas gegen die Urananreicherung im Iran zu unternehmen. Wie kann der Iran denn überhaupt darauf verpflichtet werden? Mit welchen Druckmitteln? Die Druckmittel, die man hat, sind, dass man sagt, der Iran kann dann damit rechnen, dass bestimmte Sanktionen aufgehoben werden. Man wird wahrscheinlich nicht alle Sanktionen sofort aufheben können, aber dass man schrittweise dem Iran entgegenkommt im Bereich der Sanktionen. mit der Perspektive, dass damit die wirtschaftliche Situation im Iran auch sich wieder bessert, dass also in der Ölindustrie wieder mehr investiert wird, dass bestimmte Technologie, die im Moment nicht in den Iran geliefert wird, vor allem von westlichen Ländern wiederkommt und damit auch die Machtbasis für Ahmadinejad gestärkt wird. Denn das war ja der Punkt, wo er am leichtesten angegriffen werden konnte von seinen Gegnern, dass die wirtschaftliche Situation im Iran so schlecht ist. Und ich denke mal, Ahmadinejad wird sehr darauf achten, dass er jetzt in den nächsten Jahren auch etwas wirklich für die Wirtschaft tut, damit die wirtschaftliche Situation auch für die einfache Bevölkerung sich wirklich bessert. Sie haben eben ja schon angespielt auf die Rolle Israels auch. Es war in den letzten Tagen immer wieder die Rede von einer historischen Chance für einen neuen Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern. Ist die jetzt mit der Wiederwahl Ahmadinejads vom Tisch? Auch da muss man sehen, dass Ahmadinejad natürlich nicht unbedingt jetzt das alles umsetzen kann, was er so in manchen Reden verkündet. Ahmadinejad ist aufgetreten und natürlich hat sich damit besonders unbeliebt gemacht mit sehr israelfeindlichen Positionen. Aber gerade auch in der Frage der Politik gegen Israel sind doch auch andere Interessen im Iran zu berücksichtigen. Der Revolutionsführer Khamenei hat da doch etwas gebremst. Und man muss einfach sehen, Ahmadinejad hat einen sehr schmutzigen Wahlkampf geführt. Er hat sich vor allen Dingen sehr stark angelegt mit dem früheren Präsidenten Rafsanjani, der ein mächtiger Mann ist im Iran, der unter anderem ja auch dem Expertenrat vorsitzt, also einem sehr hohen Gremium. Und insofern ist trotz dieser, vermutlich, wenn die Wahlergebnisse stimmen, trotz des starken Votums für ihn durch die Wähler, ist er in seiner politischen Position, denke ich mal, eher geschwächt. Denn, wie gesagt, er hat dieses Ergebnis unter anderem damit erreicht, dass er gegen die bürgerliche Hälfte der gegenwärtigen Elite, für die Rafsanjani steht, geargumentiert hat. Und die wird versuchen, ihn jetzt in Zukunft vor allen Dingen in seinem Verhalten gegenüber Israel, auch gegenüber den westlichen Staaten zu bremsen. Und der wichtigste Mann bleibt Khamenei, der vermitteln muss zwischen Ahmadinejad, Rafsanjani und den verschiedenen Flügeln, für die sie stehen. Einschätzungen waren das von Professor Michael Broska, dem Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, heute Mittag im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank. Wiederhören.